Und wir machten auch hier vor gar nichts Halt. Man konnte auch hier nicht sagen, ja, sie wenden sich nur gegen die einen, aber nicht gegen die anderen. Nein, das haben wir nicht getan. Wir haben das Programm aufgestellt, dass wir nur eine Einheit kennen. Und wer sich dagegen wendet, ist unser Feind und wird von uns bekämpft. Er mag stehen oder immer. Und aus dieser Gesinnung heraus passen wir als weiteren Punkt auf den Kampf gegen die Klassenspaltung, den Kampf gegen den Klassenkampf. Und auch hier kann man nicht sagen, ihr habt euch nur gegen die eine Seite gewendet. Wir haben sie alle zerschlagen und beseitigt, die auf ihre Klasse pochten und damit als politische Armee in Erscheinung treten wollten. Links und rechts. Wir sind genauso vor den Arbeiter hingetreten und haben ihm erklärt, Volksklasse, du musst zu deinem Volk zurück. Du kannst dich nicht als Klasse absondern von denen, die zu dir gehören, mit denen du leben musst und ohne die du auch zugrunde gehst. Wir sind aber genauso auch hingegangen zu unseren sogenannten Intellektuellen und haben ihnen nicht weniger gesagt, lasst euren Standesdünkel, lasst eure Parteien der Vereinsamung, bildet euch nicht ein, dass ihr besser seid. Und wir haben ihre Partei genauso zerbrochen, wie wir die anderen zerbrochen hatten.